Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liebe Brüder, ich bitte euch um zwei Dinge. Natürlich ohne, dass wir die Betenden jetzt stören, wenn möglich. Dass wer kann, etwas näher nach vorne aufrückt, damit etwas Platz für die anderen ist. Bitte, wie gesagt, darauf achten, dass man, wenn möglich, nicht vor Betenden hergeht. Und das Zweite, worum ich euch bitte, wie das fast schon Regel geworden ist, ich mache euch aber trotzdem in aller Liebe und trotzdem mit aller Nachdruck auf aufmerksam, schaut bitte, dass ihr euer Handy ausschaltet. Es wirklich ausschaltet, nicht nur stumm stellt, weil sich herausgestellt hat, ich kenne das selber aus vielen Moscheen, das ist hier aber genauso, die Handys haben eine Interferenz, sie haben eine Strahlung. Auch wenn man es stumm schaltet, kann es sein, dass es den Lautsprecher, dass es Mikrofone, dass es andere Sachen beeinflusst, dass auch die Handys untereinander sich beeinflussen. Und denkt daran, wenn ein Handy klingelt während des Gebetes, und das leitet gleich auch zum Thema über, das Thema die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann müsste man sagen, warum lässt man ein Handy angeschaltet? Lässt man es angeschaltet, um erreichbar zu sein? Ist es nicht eigentlich so, dass man im Gebet sich auf Allah subhanahu wa ta'ala konzentriert und dass die Verbindung zu Allah wichtiger ist als die Verbindung per Handy zu einem anderen? Erreichbar zu sein bedeutet, dass man bereit ist, mit einem anderen zu sprechen. Wenn man aber im Gebet ist, sollte man nicht bereit sein, mit einem anderen Zwiesprache zu halten als mit Allah subhanahu wa ta'ala. Es deutet also zu allermindest auf etwas hin, was man im Arabischen Rafla nennt, eine völlige Nichtbeachtung einer wichtigen Sache. Schlimmstenfalls ist es mehr als das, ist es eine Sündhaftigkeit. Eine Sündhaftigkeit zweierlei, dass man erstens andere stört im Gebet. Das ist der erste Punkt. Wenn man schon selbst sich nicht stören lässt, so stört man auch andere, vor allen Dingen bei polyphonen Klingeltönen, die regelrechte Arien durch die Gegend schmettern. Das wird jeden normalen Menschen aus der Konzentration des Gebets herausreißen. Und wenn man auch schon einen einzigen Menschen aus der Konzentration seines Gebets zu Allah abgelenkt hat, hat man eine gewaltige Sünde bewirkt. Darüber sollte sich jeder klar sein. Das Zweite, dass es dem Prinzip der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala widerspricht, wenn man die Zuneigung zu Allah in diesem Sinne, ich sage es jetzt mal ganz salopp, teilt mit etwas anderem. Wenn ich sage, ich liebe es, mich mit jemandem zu unterhalten, mit einem Menschen, dann widerspricht es dieser Liebe, wenn ich mich im Gespräch rumdrehe und sage, ach ja, du wolltest dir auch noch was sagen. Man würde sagen, er hat sich dem Gesprächspartner gegenüber äußerst grob verhalten. Respektlos, um nicht zu sagen. Wenn wir nun sagen, dass das Geschöpf und der Schöpfer niemals auf der gleichen Stufe stehen, es gibt nur einen Schöpfer und alles andere ist Geschöpf, so ist klar, dass das Geschöpf nicht denselben Rang in meiner Zuneigung als Muslim haben kann wie der Schöpfer. Es ist eine innere Logik, dass naturgemäß in allen Dingen, die als gut bezeichnet werden, die als Hinneigung bezeichnet werden, der Schöpfer immer den ersten Rang haben muss. Nun ist die Verbindung zwischen mir und dem Schöpfer das Gebet. Und ich müsste sagen, Allah subhanahu wa ta'ala kommuniziert nicht per Handy mit mir. Das bedeutet, indem ich das Handy angeschaltet lasse, und das ist eigentlich ein wichtiges Thema, weil es eine Art von Bewusstsein, Wa'i, erfordert, das zu erkennen, oder wie man sagt, ein Shu'ur, darauf komme ich gleich noch zur Mahabba, wenn ich mich Dingen verknüpfe, die mit dem Diesseits der Dunya zutiefst verknüpft sind. Und wenn ich diese Dinge nicht in den Dingen, die Ibadat im engeren Sinne sind, gottesdienstliche Handlungen im engeren Sinne sind, verknüpfe, dann habe ich meine Ibadah verdorben. Punkt. Darüber gibt es gar kein Vertun. Darüber gibt es auch kein Ikhtilaf, keine Meinungsverschiedenheit. Indem ich meine Ibadah nicht mit Ikhlas, mit völliger Hinwendung mache, habe ich den ersten Schritt zum Erkenntnis dessen, was Hubbullah, Liebe zu Allah ist, verpasst. Der zweite Punkt. Der Begriff von Hubb, den wir mal ganz grob als Liebe zu Allah in diesem Falle wiedergeben, wird von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in doppelter Hinsicht verwendet. Natürlich kann man sagen, es gibt die Richtung vom Schöpfer zum Geschöpf und vom Geschöpf zum Schöpfer, sagen wir einmal. So heißt es zum Beispiel von Allah subhanahu wa ta'ala, يحب المتطهرين, also er liebt die, die sich reinigen, er liebt die Sabirin, die die Geduld zeigen, er liebt diejenigen, die Taqwa haben, al-Muttaqin und so weiter. Das heißt, der Begriff von Hub, von, ich sage mal, Liebe im weitesten Sinne, der innerlichsten Hinwendung, wird verknüpft mit einer Handlungsart. Und das ist wichtig. Die meisten können mit dem Begriff Liebe zu Allah, wenn sie ehrlich sind, nicht recht etwas verknüpfen. Das ist klar. Weil sie nicht erkannt haben im Sinne des Shu'ur, des wirklich innerlichen Erkennens, dass Liebe Folgen zeitigt. Wenn ich sage, ich liebe einen Menschen, zum Beispiel, dann bedeutet das doch, dass ich ihm gegenüber eine bestimmte Handlung an den Tag lege. Meine Liebe kommt also, wie man so richtig sagt, zum Ausdruck. Sie zeitigt Spuren. Im Arabischen sagt man Athar. Es gibt also ganz konkrete Spuren, die ich erkenne, wenn ich jemanden liebe. Das äußert sich darin, dass ich ihm einen Respekt zeige. Das äußert sich darin, dass ich ihm Geschenke mache und so weiter und so fort. Nun ist es aber unmöglich, aus der Logik dessen, was wir als Hubb, als Liebe bezeichnen, dass ich sage, ich liebe Allah und tue nichts, um mich ihm anzunähern. Das heißt, ich könnte genauso gut die Wand betrachten oder an Allah denken. Das ist für mich in diesem Sinne, wenn ich kein Shu'ur habe, gleich. Also ist das, was ich als Liebe zu Allah bezeichne, nichts. Erkennen kann man die Liebe zu Allah an ihren Auswirkungen, an den Thamarat, wie man auch sagt, an den Früchten dessen. Nämlich, wenn Allah sagt, er selbst Allah liebt, die zum Beispiel Taqwa zeigen, dann zeigt sich die Liebe des Schöpfers zum Geschöpf, dass es genau diese Eigenschaft an den Tag legt. Das bedeutet, man kann nicht von Hubbullah sprechen, wenn man nicht sagt, Hubbul Abd, die Liebe des Gottesdieners, zeitigt auch eine Folge. Umgekehrt gesagt, würde der Gottesdiener sagen, ich weiß nicht, was die Liebe zu Allah ist, dann könnte man sagen, die erste und einfachste Definition ist die, dass der Gottesdiener aus Respekt gegenüber Allah zunächst versucht, diese Handlungen zu seinen eigenen zu machen. Das hat nämlich eine innere Logik. Es geht in beide Richtungen. Ich könnte sagen, ein Mensch kann sich nicht recht vorstellen, was die Liebe zu dem Schöpfer sein soll. Er sagt mit einiger Berechtigung, ich kenne ja nur zunächst das, was ich aus dem Diesseits kenne. Es wird gesagt, der wahre Schritt zur wahren Liebe zu Allah ist der, dass man zu einer Erkenntnis, zu einer Ma'rifa, zu einer Erkenntnis Gottes hinstrebt. Ich sage es mal vorsichtig. Um das aber zu schaffen, müsste man ja eine Art von Erkenntnis haben. Die Erkenntnis aber ist letztlich mit dem Verstand nicht möglich, sondern Allah gibt diese Dinge als ein Geschenk. Die Gelehrten sagen, hier ist auch ein Wortspiel der Gestalt, wenn wir sagen, das größte Geschenk, was Allah dem Diener geben kann, ist Hidayah, die Rechtleitung. Und das ist auch eine Hadiyah, ein Geschenk. So gesagt, weil die Rechtleitung etwas ist, was kein Mensch erzwingen oder sagen wir mal erwerben könnte, genauso ist auch die Liebe zu Allah etwas, was man nicht erwerben kann, nicht im Sinne eines Geschäfts verdienen kann, sondern wozu man nur die Grundlage bereiten kann. Wir könnten sagen, wenn jemand sagt, ich fühle, dass mein Iman nicht stark ist, oder ich kann mir unter Hubbullah nichts vorstellen, das ist zunächst einmal legitim. Das ist ganz natürlich sogar. Wer etwas anders behauptet, wäre ein Rafin, ein völlig Undenkender, oder ein Jahil, ein Unkundiger, oder er wäre ein Ahmak, ein Idiot. Denn tatsächlich, die Liebe zu Allah ist nicht etwas, was so selbstverständlich ist, wie die Liebe zu gutem Essen oder den Dingen des Diesseits. Es ist eine Sache, die erst bewusst werden muss. Eine Liebe im Diesseits ist nicht etwas, was an einem spurlos vorübergeht. Das ist eine offenkundige Sache. Wer liebt, dessen Körper und dessen Geist zeigen Spuren. Würde also die Liebe zu Allah keine Spuren im Menschen zeigen und im Verhalten des Menschen zu seinem Mitmenschen, müsste man sagen, das, was du als Liebe bezeichnest, ist nichts. Es kann gar nichts sein. Weil Allah subhanahu wa ta'ala eine feste Regel setzt im Koran Karim, dass wenn ein bestimmter Begriff verwendet wird und dieser Begriff, und sei es auch in den Regeln der klassisch-arabischen Sprache, eine Bandbreite hat, er kann nicht über die Bandbreite hinaus völlig verändert verwendet werden, weil das ein Bruch der arabischen Hochsprache wäre. Und dann müsste man sagen, dass Allah Subhana und Hasha Abatha gesagt hätte. Und weder für Allah natürlich nicht, aber auch nicht für die Propheten geziemt es sich, dass sie Abatha sprechen. Abath ist alles, was nichtig ist, was überhaupt keine Bewandtnis hat. So gesehen, Der Koran selber gibt uns Hinweise, es gibt auch sehr viele Überlieferungen des Propheten, die uns da ein eindeutiges Bild liefern, dass letztendlich jemand, der bestimmte Handlungen tut, sich Gott annähert. Durch die Annäherung kann die Liebe Allahs zum Gottesdiener bewirkt werden. Das ist aber kein Zwang. Allah ist nicht gezwungen zu diesen Dingen. Aber es ist eine feste Regel, dass es heißt, zum Beispiel, nichts ist bei Allah lieber, als dass sich mein Diener mir annähert, was ich ihm als Pflicht aufgetragen habe. Das sind also verschiedene Hinweise. Vor allem in den Hadith Qudsi-Texten findet man sehr viel diesen Begriff Hubb verwendet, mit bestimmten Handlungen, bestimmten Arten, wie der Mensch sich verhält. Deswegen ist es gesagt, man kann nicht sagen, nicht zwingend sagen, jemand ist von Allah geliebt, sofern das nicht durch die Überlieferung oder die Offenbarung gesagt ist, weil das eine Sache ist, die man nicht erkennen kann. Beim Geschöpf könnte man höchstens von den äußeren Auswirkungen darauf schließen. Doch die Dinge, die die Liebe Allahs zum Gottesdiener bewirken, können sich als Ni'ma oder Fitna herausstellen. Ich will das ein bisschen verdeutlichen. Sagen wir einmal. Der normale Mensch würde sagen, ein Zuwachs an Versorgung, Risk, ein Mehrsein an Gesundheit, ein günstiger Sein an Lebensumständen ist eine Ni'ma, ist eine angenehme und gute Gabe Allahs an das Geschöpf. So könnte man ja sagen. Nun ist es aber so, und das ist bekannt, dass Ni'ma und Fitna, die Gnadengabe Allahs und die Heimsuchung mit einer Sache, die Versuchung könnte man auch sagen, zwei Seiten einer Medaille sind, die untrennbar miteinander verbunden sind. Ich kann nämlich sagen, würde jemand Zuwachs an Besitz bekommen, an Geld, an Grundbesitz, an sonst etwas, könnte ich es als Ni'ma bezeichnen, aber nur, wenn derjenige mit dem, was ihm Allah gegeben hat, etwas Gutes macht. Verschwendet er es jedoch oder verwendet er es zu verbotenen Dingen, wird dieser Besitz für ihn, das ist eindeutig überliefert, zum Ni'ma, das heißt zu einer Versuchung, die ihn im Jenseits auch zur Strafe ausschlagen kann. Der Besitz selber ist neutral. Er kann nichts dafür. Mit dem gleichen Messer kann der Chirurg etwas Gutes tun, oder ein Mörder kann einen anderen umbringen oder verstümmeln. Das Messer selbst kann nichts dazu. Die Sache selber ist also letztlich, wie die Weisen sagen, neutral. Wenn wir jetzt sagen, worin äußert sich jetzt Hubbullah, so müssten wir sagen, Hubbullah äußert sich nicht zwingend in Dingen, die wir von außen gesehen als Ni'ma bezeichnen würden. Denn würden wir das sagen, würden wir zwangsweise behaupten, der reich wird auf Erden, ist von Allah geliebt. Das ist genau die Sicht mancher Christen gewesen, die gesagt haben, dadurch, dass jemand reich geworden ist, zeigt sich, dass Allah ihn liebt. Ergo muss der Arme von Gott gehasst sein. Doch diese Ansicht ist unislamisch, widerspricht allen Regeln, die Propheten uns gesagt haben. Weil gesagt wird, dass Allah die er am meisten liebt, auch am meisten prüft. Zuerst die Propheten, dann die ihnen Nahestehenden und so weiter. Wäre also der Zuwachs an Gesundheit, an Besitz und anderen Dingen ein Ausdruck der Liebe Allahs, so hätte das dem Propheten als Ersten zur Verfügung stehen müssen. Das ist aber nicht so. Für uns bedeutet das, dass wir aus äußerlichen Zuwendungen, die wir, sagen wir mal, durch das Schicksal bekommen, nicht zwingend schließen können auf Liebe oder Nichtliebe Allahs. Wenn wir jetzt fragen, gut, du sagst jetzt, vom Menschen aus ist es recht einfach. Wie sieht denn das jetzt von der Seite Allahs aus? Was ist denn dazu gesagt? So könnte man sagen, man erkennt es an einer Art von Istijaba, der Antwort auf Dinge. Zum Beispiel, wenn Allah jemandem etwas Gutes will und jemand in ehrlicher Absicht mit Taqwa ein Dua macht, so kann es sein, dass sein Dua angenommen wird oder nicht. Man kann es nicht als stetige, feste Regel sagen, dass jedes Dua angenommen werden muss. Nur, man erkennt, wenn jemand Innerlichkeit und aufrichtig zeigt und um etwas Gutes bittet, dass ihm das gemäß seiner Taqwa und seiner Art auch sehr angenommen wird. Daher pflegten die Gelehrten und pflegten die Aufrichtigen immer, diejenigen Menschen um ein Dua zu fragen, die sie als aufrichtig betrachteten. Wäre das nicht der Fall, dass hier ein Zusammenhang bestünde zwischen Hubbullah, der Annahme des Dua, also der Istijaba, und bestimmten anderen Dingen, so hätten die Gelehrten und Weisen auch die Propheten nicht darum gebeten. Wäre es so gewesen, dass die Art der Istijabe, der Annahme des Duas, nicht eine Besonderheit gewesen wäre, die insbesondere den Propheten und den ihnen Nahestehenden zu eigen ist, hätten die Menschen den Propheten nicht um sein Dua gebeten. Haben sie aber. Und so erkennt man bereits einige Zusammenhänge. Es ist eine schwierige Sache, weil die Begrifflichkeit von Hubbullah, die Begrifflichkeit von Ni'mah und auch von Baraka zusammenhängen. Aber sie sind nicht identisch mit dem Materialismus unserer Zeit. Das bedeutet, wenn wir sagen würden, gut, wenn das alles zusammenhängt, das heißt, ich muss darum bitten, dass ich reich werde, dass ich mächtig werde, dass dies und jenes eintrifft, und dann weiß ich genau, dass Allah mich liebt. Das ist falsch. Und weil diese menschliche Logik nicht die Logik Allahs ist, wie sie uns im Koran und in der authentischen Sunna unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entgegentritt, weil überhaupt auch das Leben der Propheten als bestes Beispiel für uns dieser Art zu denken nicht entspricht, ist für uns logisch, die am meisten von Allah geliebten Menschen sind seine Propheten. Notwendigerweise muss die Art, wie sich die Liebe Allahs zeigt, also anders sein. Wir jedoch, und das ist die Tatsache, leben anders. Nicht nur materiell, sondern auch geistig. Wir leben anders, als die Propheten existiert haben. Das bedeutet, notwendigerweise, dass es ein Problem für uns eigentlich darstellt, von der Liebe Allahs zu sprechen, gemeint die Liebe von uns zu Allah und die Liebe von Allah zu uns, wenn wir es ernsthaft betrachten. Denn es kann nicht sein, dass ich sage, es gibt eine Regel, die Allah in diesseits und jenseits gesetzt hat, bezüglich dessen, was seine Liebe angeht, und uns sagt, inna lakum fi rasulillahi usbatun hasana, das heißt, ihr habt wahrlich an dem Gesandten Gottes ein schönes Beispiel, und dieses Beispiel hat mit unserem Leben nichts zu tun. Das würde bedeuten, wenn dieses schöne Beispiel ein Beispiel auch ist, wie man, und das ist das Große dahinter, das, was, wo man das erste Mal Shu'ur bekommt, wenn man sagt, in diesem schönen Beispiel haben wir einen Weg, um zur Liebe zu Allah zu gelangen, andererseits hat dieses Beispiel mit unserem Leben nichts zu tun, oder sehr wenig, dann können wir natürlich auch von Liebe zu Allah nicht sprechen, selbst wenn wir scheinbar einen Ni'ama bekommen. Macht man sich dieses klar, erkennt man, dass wir heute gewohnt sind, islamisch betrachtet verquert zu denken. Wir denken natürlich logisch, in vieler Hinsicht. Aber es ist eine Logik, die mit der Logik Allahs und den Regeln, die er in seine Schöpfung gelegt hat, in der Regel nichts zu tun hat. Erst wenn man das einmal prinzipiell erkannt hat, und ich rede hier nicht von einer Weltabgeschiedenheit, natürlich muss man sagen, Nasibum min ad-dunya, ein Anteil am Diesseits muss auch sein, aber die Wertigkeit muss anders sein. Es gibt ein altes Dua, auch überliefert, was wir hier und da noch sprechen, aber die wirkliche Sinngebung, denke ich, geht den meisten, ich schließe mich da nicht aus, oft ab. Und mache nicht diese diesseitige Welt zum Maße dessen, was wir wissen. Mablara al-Mina. Mache sie nicht zu dem Maße dessen, was wir wissen und erkennen. Wird es nämlich so sein, dass das Diesseitige, und sei es, dass es sich als eine diesseitige Nerma äußert, zum Maße unseres Wissens wird, dann wird es auch zum Maße unserer Liebe. Es gibt eine berühmte Überlieferung in verschiedenen Überlieferungssträngen von den Sahih-Sammlern, wo es heißt, der höchste Punkt der Sündhaftigkeit ist, Ad-Dunya, das Diesseits, zu lieben. Es heißt nicht, im Diesseits zu leben. Es heißt nicht, auch an den angenehmen Dingen des Diesseits Freude zu empfinden. Die Begriffe Freude, Farah oder Shurur werden nicht genannt, in keiner Überlieferung. Es ist sehr wichtig, auf die Sprache zu achten. Hier wird der Begriff Hubb verwendet. Hubb ist mehr als etwas gerne zu nutzen. Es ist etwas mehr. Es bedeutet, dass man mit seinem Innersten an einer Sache hängt. Natürlich schmeckt mir das Essen auch. Aber ist es das, wofür ich alles im Leben gebe? Natürlich. Etwas Besitz zu haben und nicht arm seine Hand auszustrecken, im Müll nach Nahrung zu suchen? Natürlich ist das eine Sache, die sich jeder wünscht. Niemand wünscht sich, arm und verachtet zu sein. Aber ist das etwas, also der Besitz im weitesten Sinne, woran wir mit unserem Innersten wie mit tausend Ketten verbunden hängen? Diese Frage muss man sich stellen. Letztendlich gibt es eine Lösung, eine Auflösung für diese Dinge. Dass nämlich gesagt wird, كُلُّ مَا عَلَيْهَا فَانٍ إِلَّا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Letztlich ist nämlich alles, was auf ihr, der Erde ist, gemeint im Diesseits, dahingehend, etwas, was vernichtet wird, was völlig ausgelöscht wird. Fana ist eine Auslöschung, die nicht den geringsten Rest an Existenz übrig lässt. Und es heißt, es bleibt nichts, außer dem Angesicht deines Herrn, der die Majestät und die Würde hat. Wenn also letztendlich nichts übrig bleibt, so ist es so, wenn man sich mit seinem ganzen Innersten an etwas hängen würde, was ja keine Existenz hat, so hätte man sich an etwas gehängt, was im letztlichen Sinne, und im Koran wird es auch gesagt, batil ist, nichtig, keine Existenz hat und zunichte ist. So wie jemand, der meint, dass er sich an einen Rettungsring gehängt hat, aber er hat sich nur an ein Eisengewicht gehängt und wird hinuntergezogen und ertrinkt. Und darum heißt es auch, diejenigen, die keinen Iman haben, die keinen Glauben haben, werden dann die sein, die keine Rettung zu erwarten haben. Sie dachten, dass sie eine hätten. Doch am jüngsten Tag, wenn die Dinge offenkundig werden und es keine Vortäuschung und Lüge gibt, dann heißt es, dann machen wir ihre Taten zu haba'an manthura, zu etwas, was der Wind hinwegnimmt und zerpflückt, wie Staub. Und es bleibt nichts. Und all das, was fest und sicher erschien, ist nichts. Man hat nichts mehr. Man steht mit leeren Händen da, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ist ein großer Unterschied zu etwas nutzen und Freude an etwas haben und etwas lieben. Letztendlich wird man wirklich ernsthaft sich einen Moment darüber nachdenken, sich Gedanken machen, was das heißt, bedeutet das letztlich, dass die Liebe, die man an Dinge des Diesseits verschwendet, abgesehen von aufrichtigen Menschen, denen man Liebe zuneigt, dass letztendlich die Zuneigung, die man zu Dingen, ich sage bewusst zu Dingen, aufbringt, nutzlos ist. Es ist nutzlos. Aus dem einfachen Grunde, weil man sagt, das, was nichtig ist, kann keine Existenz bekommen. Das, was einmal falsch ist, kann nicht richtig gemacht werden. Das, was keine Existenz hat, wird auch keine bekommen. Und das, woran man seine Hoffnung hängt, wenn es denn zunichte wird, macht einen selbst zunichte. Umgekehrt, wenn es nichts gibt, was letztendlich in diesem Sinne wirkliche Existenz hat, außer Allah, bedeutet das, dass Liebe zu etwas außer zu Allah nichtig ist. Würde man also sagen, ich verteile meine Liebe. Die meisten Menschen sind ja so, sie verteilen das. Hier etwas zuneigen, da etwas und da etwas und können sich von anderen Dingen nicht trennen. So ist das im Grunde etwas, was nicht wirklich böse ist. Es ist unkundig. Es ist Jahl und Rassler. Unkundig, solange sie nicht verantwortlich sind, und sind sie verantwortlich, ist es Rassler. Es ist ein Nichtbeachten. Wenn ich weiß, dass ich zwei Gefäße vor mir habe, in einem Gefäß ist eine Nahrung, die mir nützt, in dem anderen eine, die mir schadet, die mich vielleicht sogar vergiftet. Würde ich, wenn ich noch halbwegs bei Verstand wäre, mit dem Löffel das zweite giftige Gefäß auslöffeln? Doch wohl nicht. Nun ist es aber so, dass der Mensch dazu neigt, das, was er nicht mit seinen Augen, seinen körperlichen Sinnen erfasst, sehr schnell in den Hintergrund zu drängen. Er sagt, gut, ich weiß, dass letztlich bei Allah alles Wichtige ist, aber jetzt sehe ich das hier vor mir, das ist mir erstmal wichtiger. Die meisten Menschen sind nun einfach so. Das ist eine Schwäche. Letztendlich aber, wenn es das Innere erfüllt und man sich im Inneren nicht von dem Bewusstsein befreit, von dem falschen Bewusstsein befreit, dass diese Dinge eine Wirklichkeit hätten, muss ich im Verlust sein. Es geht nicht anders. Weiß man das erst einmal, erkennt man irgendwann, ich war nicht konsequent genug. Und wenn ich nicht konsequent genug bin, werde ich für diese Inkonsequenz bestraft. Man kann nicht erwarten, dass man auf ewig mit einer Selbsttäuschung, die ja eine Lüge ist, weitermachen kann. Die Lüge ist für Allah verhasst. Wer also eine Sache nicht erkennt, dem mag Allah verzeihen. Wer aber eine Sache als Lüge erkennt, sie aber aufrichtig erhält, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er die Rechnung präsentiert bekommt. Es ist eine Sache, die ein jeder Mensch selbst ausmachen muss. So ist die Liebe zu Allah letztlich nicht etwas Zusätzliches, was man vielleicht als Belohnung bekommt, sondern es ist eine Notwendigkeit, ja, es ist die einzige Rettung. Wenn man es so betrachtet, wenn ich meine innerliche Zuneigung Allah gebe, dann ist ein Versprechen, ein Wa'd von Allah da, dass er einen auch unterstützt, einen stützt auf dem Weg, denn der Weg ist nun einmal schwer. Das Diesseits ist, das muss man sich klar machen, als eine Versuchung, als eine Prüfung geschaffen. Es ist der Ort von Imtihan, der Prüfung. Wenn die Prüfung zu einfach wäre, wäre das Paradies für alle offen. Das ist aber nicht. Es heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, so wird es im Koran deutlich gesagt hat, aber ich werde wahrlich die Hölle anfüllen mit Jinn, den Geistwesen, Ins, den Menschen, mit Steinen, so ist es in verschiedenen Ayat überliefert, sie wird angefüllt werden. Das ist fest gesagt. Weil das so ist, ist klar, dass nicht jeder errettet werden kann. Punkt. Das ist eine Tatsache. Wer sich darauf verlässt, dass er unbedingt errettet wird, befindet sich in einem gewaltigen Irrtum. Das können wir nicht wissen. Das weiß auch ich über mich nicht. Wer soll es wissen? Nur, man wird keine Chance haben, wenn man nicht zumindest die Grundvoraussetzungen erfüllt. Das ist genauso wie bei einem Schüler. Der Schüler hat nicht gelernt. Er schreibt eine 6 nach der anderen. Hinterher kommt das Abschlusszeugnis. Er sagt, wieso steht hier nicht versetzt? Und sagt der Lehrer, naja, nun, was erwartest du eigentlich? Ja, ich habe mich doch bemüht. Sagte, wo ist deine Bemühung? Hast du gelernt? Hast du nicht. Im Ergebnis hast du auch nichts gebracht. Hättest du wenigstens eine gute Absicht gezeigt. Aber du hast ja nicht die geringste Voraussetzung. Was sollst du anders bekommen als ungenügend? Und was am jüngsten Tag nicht reicht, reicht nicht. Und was nicht reicht, reicht nicht zum Paradies. Und das ist Al-Khusranul Mubin, der offenkundige Verlust. Und deswegen ist die Liebe zu Allah nicht etwas Nebensächliches, sondern es ist eigentlich einer der Mafatih al-Jannah, der Schlüssel zum Paradies. Es ist etwas, was man nicht kaufen und erwerben kann mit Geld oder mit Taten alleine. Auch nicht mit guten Absichten. Aber mit Ikhlas, mit der Aufrichtigkeit. Hat man eine Aufrichtigkeit, und selbst wenn man noch so sündhaft lebt, noch so viele Fehler macht, noch so unkundig ist, dann gibt es ein Versprechen, dass Allah einen niemals so unten sitzen lässt. Es gibt immer eine Hilfe, die Allah einem schickt. Durch einen aufrichtigen Menschen, durch jemanden, der einem etwas zeigt, durch jemanden, der einen auf etwas hinweist, durch jemanden, der einen unterstützt, wenn man in Armut gerät und ähnliches. Wer sich auf Gott verlässt im Sinne des Tawakkul und wer sich zu Allah hin bewegen möchte, zu dem bewegt sich Allah hin. Und so heißt es, und wenn er auf mich zugeht, dann renne ich ihm entgegen, in einem Hadith Qudsi, der auf Sahih ist. In diesem Sinne komme ich auf das Eingangsgespräch. So primitiv vielen das erscheinen mag, wenn ich auf das Klingeln des Handys hinweise, es ist ein Zeichen. Achtet auf die Zeichen in eurem Leben. Denn die Zeichen sind Vorankündiger von etwas anderem. Genau wie ein Flecken auf dem Körper Anzeichen einer Krankheit sein kann, ist ein schlechtes Verhalten Anzeichen für etwas viel Tieferes, was kein Mensch mit seinem Auge sehen und mit seinem Ohre hören könnte. Trotzdem ist es da. Ja, es ist noch viel mehr da. Und deswegen, wer in sich selbst Zeichen erkennt und sie nicht beachtet, er hat eine Krankheit in sich. Das braucht keiner von außen zu sagen, denn das Furchtbare ist, der Mensch weiß es ja selbst, aber er kümmert sich nicht drum. Deswegen bitte ich euch, dass ihr euch etwas bemüht, denn in dem Moment, wo jemand krank wird und die anderen damit belästigt, auch ablenkt, ist er wie jemand, der sich an einem Rettungsring im Meer festhalten könnte, aber er begnügt sich damit, andere herunterzuziehen und mitzuersäufen. Das ist ja keine Art. Das geht ja nicht. Und weil das eine Sache ist, die dem Verstand offenkundig ist, nicht fern liegt, ist die Verpflichtung umso größer. Es erfordert nicht viel Anstrengung, das zu erkennen. Es erfordert aber offensichtlich viel Anstrengung, einen Knopf zu drücken. Das ist die Abhängigkeit. Und ich sage euch auch, warum. Das kennt man vom Fernsehen, das kennt man von anderen Dingen. Es ist die Begierde. Die Begierde, immer zu erreichen, immer erreichbar zu sein. Es ist die krankhafte Vorstellung, dass man durch das stetige Erreichbarsein Macht ausübte. Es steckt sehr viel mehr dahinter, als ihr denkt. Und diese Dinge werden bewusst gegen uns alle ausgenutzt. Denn, um es zum Abschluss zu bringen, wieso haben denn heute so viele Leute Handys? Als ich 15 Jahre alt war, hatte niemand ein Handy. Und niemand hat es vermisst. Bis auf ganz, ganz seltene Dinge. Und Gelegenheiten. Darum, weil es uns lieb gemacht wird, weil die Liebe dazu in unsere Herzen hineingegeben wird, durch Werbung und durch ganz geschickte Manipulation, die wir oft gar nicht erkennen. Wer sich einmal hinsetzt und sich überlegt, was liebe ich denn eigentlich? Woran hänge ich? Woran ist mein Herz wirklich gebunden? Und er es ehrlich sagt, wird er viele Dinge finden. Das ist auch nicht weiter verwerflich, das ist einfach menschlich. Jedoch von manchen Dingen muss man sich trennen. Wenn man sich das nicht klar macht, wird man von tausend Ketten immer wieder zurückgezogen. Wenn man sich Allah annähert, wird man immer wieder wie ein Hund an der Leine zurückgerissen und ist nicht frei. Ich habe immer gesagt, als ich Muslim wurde, ich will Diener sein Allah gegenüber, aber nicht der Sklave eines anderen. Ich beuge mich vor keinem Menschen. Vor keinem Menschen beuge ich meinen Rücken oder mein Haupt. Nur von Allah selber. Wenn man aber in tausend Dingen, die ja nicht einmal lebendig sind, Maschinen, wenn man sich ihnen unterwirft, was ist man? Man ist ganz zu Recht, kann man das sagen, ein Sklave des Geräts. Und wer Sklave eines Dinges ist, kann nicht Diener Allahs sein. Das ist unvorstellbar. Darum meine Bitte, achtet darauf, nicht nur dieser Dinge wegen, sondern auch alle anderen, dass ihr das, was euch von Allah abhält, zumindest während der Pflichtgebete fortlässt. Denn ist euer Pflichtgebet schadhaft, habt ihr am jüngsten Tag nicht genug vorzuweisen. Es gibt einen berühmten Hadith, eine berühmte Sahih-Überlieferung in der Sammlung des Muwatta des Malik ibn Anas, des Begründers der zweiten sunnitischen bekannten Schule des Fiqh, in dem es heißt, dass ein Sahabi einen Garten besaß in Medina und er betete ganz normal in diesem Garten. Jedoch das Zwitschern der Vögel lenkte ihn von dem Gebet und der Aufmerksamkeit im Gebet ab. Und obwohl es für ihn halal und zulässig war, diesen Garten zu besitzen und der auch völlig legal erworben und besessen war, beschloss sich dieser Sahabi, den Garten zu verkaufen und tat das auch. Einzig und allein aus dem Grund, weil ihn das Zwitschern der Vögel, die er auch nicht vertreiben wollte, wie hätte er das Recht dazu gehabt, muss man auch sagen, weil es ihn von Allah abgelenkt hat. Es ist die Frage, welche Konsequenzen man ergreift aus der Liebe zu Allah. Und diese Konsequenzen sind nicht daran begründet, auch das ist wichtig, dass man anderen so leichtfertig was verbietet. Ich bin der Letzte, der sagt, du musst und du tust und so weiter. Ich gebe höchstens Hinweise. Es steht mir gar nicht an, zu verbieten. Allah selber hat die Regeln gesetzt. Aber man muss sich selbst, und das ist das Schlimmste, was es geben kann für einen Menschen, man muss sich selbst etwas verbieten. Wir sind mittlerweile erwachsen, wir alle, die wir hier sitzen. In der Regel gibt es keinen, der uns wie ein kleines Kind sagt, tu das nicht. Wir haben es also nicht so bequem. Wir haben etwas viel Schlimmeres, was wir ertragen müssen. Wir müssen uns selbst etwas verbieten. Aber das ist äußerst schwer. Und manchmal wünscht sich jemand einen gestrengen Vater oder Anleiter oder Lehrer, der einem sagt, tu das nicht, das ist falsch für dich. Wir haben den aber in der Regel nicht. Und müssen darum auf uns selbst uns gründen, weil das ist jetzt mein Abschluss dieses Redeteils, weil das nämlich genauso schwierig ist, gibt es ein berühmtes Dua, wo es heißt, und überlasse uns, o Allah, uns nicht selbst und sei es nicht für den Moment, den das Auge braucht, um aufgeschlagen zu werden. Warum? Weil in diesem Dua die Überzeugung herauskommt, würden wir auf uns selbst gestützt sein, auf unsere Triebseele, unsere Nafs, dann würden wir immer wieder irregeleitet. Jedoch, wenn wir sagen, wir vertrauen dir, o Allah, und wir hoffen, dass du uns hilfst, dass wir in diesem Erziehungsweg nicht allein gelassen werden, man kann sich nämlich eigentlich nicht wirklich allein erziehen, dann hilft einem Allah selber, indem er zum Beispiel bestimmte Dinge, bestimmte Arten der Liebe und Zuneigung zu nichtigen Dingen aus unserem Herzen nimmt. Nach und nach. Alles, was unwichtig ist. Man kleidet sich natürlich ordentlich, man soll ja nicht dreckig herumlaufen. Aber es wird einem nicht mehr so wichtig, die modernsten Sachen zu nehmen. Und so weiter und so fort. Das ist etwas, worin wir die Liebe zu Allah spüren. Denn alle Dinge, zu denen wir Liebe empfinden und die uns von Allah ablenken, sind Schleier, Ahjiba. Und jeder Schleier, der uns von Allah trennt, ist uns ein Übel, auch wenn wir es jetzt nicht wissen. Und jedes Mal, wenn Allah einen dieser Schleier des Diesseits von uns wegnimmt, sind wir der Liebe zu Allah näher gekommen. Das ist aber etwas, was nur Allah tun kann. Doch Allah schaut auf die Herzen seiner Diener und weiß, wann jemand sich für würdig, wann sich jemand würdig gezeigt hat. Das kann aber kein Mensch wissen. Und das ist eine Sache, die zutiefst jeden einzelnen Menschen und Allah angeht. Wer aber in seinem Äußeren und in seinem Handeln seinen Brüdern und seinen Geschwistern gegenüber respektlos ist, der kann von Allah nichts erwarten. Kann jemand, der schmutzig und in der Najasa herumläuft und dabei fröhlich ist, Liebe von Allah erwarten? Es heißt, yuhibbul mutatahhirin. Kann jemand, der sich in sündhafter Weise jedem vernünftigen Sein widersetzt, Unrecht auf Erden tut, Liebe erwarten? La yuhibbul fasad. Er liebt Fasad nicht. Und so weiter und so fort. Wer in diesem Sinne bewusst den Koran liest und sei es auch nur in einer sinngemäßen Übertragung, wird viele Hinweise finden, weil gerade dieser Begriff Hub, etwas lieben oder nicht lieben, von Allah her gesehen, an vielen Stellen erwähnt wird. Man hat also eine Art Anzeiger. Soweit Wie gesagt, ich bitte euch zum Abschluss noch einmal, auch auf die Gefahr, dass ich euch lästig falle, nachzuprüfen, ob ihr ein Handy habt, was eingeschaltet ist, es ausschaltet. Es vergibt sich keiner was, wenn er zweimal schaut. Ich selber trage, wenn ich in meiner Wohnstadt Köln unterwegs bin, immer ein Handy mit mir. Und ich vergewissere mich zwei, dreimal, bevor ich mich hinsetze, ist es wirklich aus. Das ist keine Schande, das ist ganz normal. Und es ist gut, solche Sachen zu einer Regel zu nehmen, denn wenn es zur festen Regel geworden ist, kann man es nicht mehr vergessen. Kann man es nicht mehr vergessen, etwas Gutes zu tun, tut man also notwendigerweise immer etwas Gutes. In diesem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.